Müssen alle Menschen Menschen sein? Was wir jedoch hier herausarbeiten wollen, ist, dass sich auf der Erde drei Rassen oder Gattungen voneinander unterschiedlicher Wesen befinden. Die göttliche, unvermischte der Hyperborea, der Polarrasse, des erhabenen Führers der Menschheit. Die halbgöttliche der Atlanta, der Söhne der Witwe, der Söhne von Isis, Lucina, Belisema, die Söhne der schwarzen Jungfrauen. Und die Rasse der im eigentlichen Sinne irdischen Wesen. Diese Unterteilung, die ihren Ursprung in den Urgründen des goldenen Zeitalters hat, entspricht in ihrer Überlieferung genau den drei Gunas im dualistischen philosophischen Lehrgebäude des Samkhya, eines des philosophischen Systems Indiens, dualistisch, aus dem das Yuga des Patanjali hervorgegangen ist, im Hinduismus Tamas, Raya, Sattva, wie auch den drei Gruppen, in die der Kaula-Tantrismus die Menschheit einteilt. Pasu, der Untermensch, Virya, der heldische Mensch, und Divya, der Gottmensch oder aber Tiermensch, Held und göttlicher Siddha, unsterblich gewordener. Die letzte Gruppe entspricht der eingeweihten Kula-Familie der tantrischen, hyperboreischen Kaulas und ihm ist der geheime Einweihungsritus des Panchatattva vorbehalten. Der Siddha oder Gottmensch ist der selbst vom Einfluss der Sterne Befreite, ihn berühren die Gestirnseinflüsse nicht mehr, er ist Chakravartin, der König der Welt, Maksa Yaun, der magische Herr, wie es in der baskisch-atlantischen Sprache heißt. In einem gewissen Sinne der alchemistischen Einweihung, der magischen Verwandlung, wäre es möglich, sich von einer Rasse zur anderen zu entwickeln, sowohl im Aufstieg als auch im Abstieg. Und nur um hierbei Beistand zu leisten, behaupten sich die Hyperboreer weiter und bleiben die mythischen Städte Agathi und Shambhala bestehen. In unserer Epoche ist der Mensch tief gefallen, er ist sogar bis weit unter die Stufe des irdischen Menschen abgesunken, wie das in den Ländern des materialistischen Kollektivismus vorkommt. Gleichermaßen könnte man aber auch weiter nach oben steigen, daher sind nicht alle Menschen dieses Planeten gleich. Novalis stellt sich die Frage, müssen alle Menschen Menschen sein? Und er fügt hinzu, es ist durchaus möglich, dass es Wesen in menschlicher Erscheinungsform gibt, die vom Menschen völlig verschieden sind. Herkules Herakles, der frühgeschichtliche Grieche, der Heros, der Held und Seefahrer, wollte das Geheimnis der Mutation aus dem Garten der Hesperiden von Atlantis entwenden. Den goldenen Apfel, das goldene Vlies, den Gral, der es ihm ermöglichen sollte, sich zusammen mit seinem Volke zu vergöttlichen. Sein Anführer war Jason. Hat Herakles das Geheimnis gefunden? Es scheint so, denn bald begannen die Griechen, sich auf die goldene Mitte zu berufen, auf welcher sie ihre Kultur, ihre Zivilisation aufbauen wollten. Am Anfang stand ein Raub, etwas, das man sich gewaltsam aneignet. Auch Moses raubt in Ägypten eine Lade voller Gold und die Templer entwendeten ein anderes großes Geheimnis aus dem Tempel Salmans oder Salomons. Auf diesen Raub gründeten sich die weltlichen Ordnungen. Parzival erobert seinerseits in seinem Zorn den Gral gewaltsam, ohne Gottes Hilfe und nur begleitet vom Gedanken an seine Herrin, wie er seinem Freunde Gawain anriet. Deshalb war er ein Held und ebenso ein Räubermagier. Das Thule im hohen Norden, in Hyperborea, dürfte zur gleichen Zeit bestanden haben wie Atlantis. Dorthin, an den Wohnsitz der Meister, begaben sich die atlantischen Führungskreise zur Einweihung. Von jenem Mittelpunkt am Pol erhielten sie außerirdische Unterweisungen. Thule ist keine Nation, kein Volk. Es ist ein Tempel, eine Gleisa, wie die Katharer sagen. Eine Gemeinschaft von Magiern, von unsterblichen Wesen, göttlicher Wesen. Es ist ebenfalls die Stadt der Kaiser, La Ciudad de los Cesares, der Andenlegende vom Südpol. Im hohen Norden, in Hyperborea, wahrt man die Reinheit des blauen Blutes, der weißblauen Rasse des Nordpols, der Gefährten Luzifers, der Wächter der Morgendämmerung, der Hüter des Morgensterns. die vom Abgrund ausgehende Bezauberung. Wenn sich heute die Archive über die bei den Nürnberger Prozessen angestellten Verhöre öffnen, so finden sich die Beweise für das, was wir schon seit mehr als 30 Jahren wussten. Der Hitlerismus versuchte wieder Zugang zu dem nordisch-polaren Mythos des Thule vom hohen Norden zu finden, durch Wiederaufnahme der Beziehungen zu den unbekannten Führern aus Agarthi und Shambhala, um dort all sein Tun zu bekräftigen, mitten im tiefsten Herzen der Legende. In den Erklärungen einiger Angeklagter sind diese mythischen Städte erwähnt und auch das Polargebiet im Lande der fernsten Mitternacht. Es war also wieder ein geheimer Bund entstanden zur Wiedererstehung der Minne, der Erinnerung an tiefstes Erberinnern des Blutes und des darin kreisenden Lichtes. Und es ist durchaus möglich, dass sich gerade dort ein geringfügiger quantischer Irrtum eingeschlichen hat, das heißt ein unendlich großer kosmischer bei ausdeutender Berechnung in einer nebenher laufenden parallelen Zeit. War es vielleicht ein Ungehorsam, der sich sofort als Zufall, als Schicksal auswirkte? Oder war es ein Wunsch, eine geschichtliche, eine kosmische Notwendigkeit jetzt außer Acht zu lassen, um danach später zu obsiegen? Eine unwiderstehliche, vom Abgrund von der Götterdämmerung ausgehende Bezauberung? Eine große Ergebenheit gegenüber dem Gott der Verlierer im Fischezeitalter, um so dann im Wassermannzeitalter den Sieg davon zu tragen? Wer imstande ist, die Dinge so zu sehen, der hat die schmale Eingangspforte gefunden in eine Welt unerhörter Geschehnisse, den fesselnden Schauplatz einer magischen Welt. Papan und die weißen Götter. An den Polen hat der lebendige Körper der Erde seine empfindlichen, nach außen führenden Ausgänge in andere Welten. Das Chakra Sahasrara bzw. das Scheitelchakra oder das Chakra Brahmas auf der Erde. Hier befindet sich der Absprungspunkt, der Austritt- und Abzugspunkt, von dem aus die Leere erreicht werden kann und der sich irgendwo zwischen dem Gehirn und dem Schädel befindet, besser gesagt zwischen dem körperlich-physischen Kopf und seinem Astralhaupt, zwischen dieser Erde und der anderen Erde. Mit den Kalpas, den Zeitepochen, verändern die Pole ihre Lage. Heute ist der Südpol das Geschlecht des Planeten, das Svadhisthana Chakra. Dort gibt es auch einen Tempel und einen Austrittspunkt, einen Ausgangspunkt, den der linken Hand der Tantrika. An diesem Ort dürfte sich das Umgekehrte, das Suboreische, das unter dem Norden liegende Thule befinden. Ich habe es in den geheimnisvollen Oasen dieses Poles gesucht, in deren Nähe ich geboren bin. Ich suche es noch immer. Es ist der Süden, wo die Venus besser zu sehen ist. Tiahuanaco und der Tempel von Kalasasaya waren der Venus geweiht. Quenus oder vielleicht auch Quan Yib, die Götter der Selknams, der Eingeborenen vom Feuerland, haben ihren Wohnsitz im Morgenstern. Sie waren auch Luzifer. Die Hyperboreer, die von anderen Sternen gekommen sind, richten sich am Nordpol, dem Verbindungsort und dem Absprungspunkt ein, dort wo die starken Gehirnstrahlungen eindringen und in Form einer Acht wieder austreten. Hier leben sie, auf den höchsten Gipfeln, wo es wenig Sauerstoff gibt, dass ihr Blut blau ist. Shiva, der auf dem Gipfel des Berges Kailas thront, ist ebenfalls blau, Krishna ebenfalls. Im ältesten Amerika, das Albanien, ein alchemistischer Name wie Albedo, Vergleich arabisch Albed, das Weiße, genannt wurde, lebten die weißen Götter, Quetzalcoatl, Kukulkan, Viracocha, Kontiki, Mamacocha und andere. Sie waren die hyperboreischen Lehrmeister der Herrscher der Tolteken, Mayas, Azteken, Inkas. Die Tolteken und die Mayas versicherten, von Thule, dem hohen Norden, zu kommen. Die Weisen der Mayas kehren nach Thule zurück. Der Popol Vuh berichtet uns von den weißen Göttern. Die Prinzessin Papan, die Schwester Montezumas, wartete auf sie. Stattdessen kam Hernán Cortés, der ihnen leider nur in der Hautfarbe ähnlich war.